ich habe mir einen Wohnwagen gekauft. Ich mach mal jetzt hier. Dann, weil das einfach die kostengünstigste Sache war. Ich mach mal jetzt eben eine Unterbrechung. Ich muss das leider abbrechen, weil unsere Sendung vorbei ist. Oh. Aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Leg mal auf und wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. In der Technik. Gunnel, Blendin, morgen sind wir wieder da. Ich wünsche